So ein Mist. Jetzt hatte der ICE schon wieder Verspätung. Wie sollen wir denn jetzt so schnell zur Uni kommen? Du weißt doch, dass ich bis 12 Uhr meine Bewerbungsunterlagen abgeben muss. Wir können natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Aber soweit ich das auf dem Liniennetzplan gesehen habe, ist die Verbindung nicht ganz optimal. Was meinst du denn mit nicht ganz optimal? Wir könnten nur eine Station mit der S-Bahn fahren und müssten dann noch etwa eine Viertelstunde zu Fuß gehen. Wie sieht's denn mit der U-Bahn aus? Tja, mit der U-Bahn sind wir auch schlecht bedient. Wir müssten entweder einmal umsteigen und dann ein Stück zu Fuß gehen oder mit der U4, ähnlich wie mit der S-Bahn, nach zwei Stationen wiederlaufen. Letztlich kommt das dann doch auf das Gleiche hinaus. Da hätte ich eine bessere Idee. Komm mal mit. Ey, stopp. Du willst doch wohl kein Taxi nehmen, oder? Nein, nein. Da stehen wir genauso wie alle anderen nur im Stau. Außerdem kennst du mich doch. Ein Auto in der Stadt ist für mich tabu. Schau mal da. Wir leihen einfach zwei Fahrräder aus. Und wie geht das? Hast du eine Ahnung, was man da machen muss? Ich habe damit noch überhaupt keine Erfahrung. Ich auch nicht. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. Na gut. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren.